die Stunden sind nunmehr und nah, dass ich euch treuen Untertan den Weg aus eurer Einsamkeit nach bald geschlossener Sommerszeit zur Freiheit werde bahnen. Ich geb euch Macht vom Abend bis zum Morgen, vom Mittag bis zur Mitternacht mit eurer Wut zu rasen. Die Blumenblätter klingen mit Kälte, Frost und Schnee entsetzlich anzublasen. Ich geb euch Macht, die Zedern umzuschmeißen und Berge, Gipfel aufzureißen. Ich geb euch Macht, die ungestümen Meeresfluten durch euren Nachdruck zu erhöhen, dass das Gestirne wird vermuten. Ihr Feuer soll durch euch erlöschen, untergehen.